Abschnitt 16 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 16. Die Ermordung der 8-jährigen Lucie Berlin. Teil 2. Hierauf wurde Frau Meißner als Zeugin vernommen. Die gestern vernommene Zeugin, Römer, habe bei ihr gedient. Sie habe sie nicht wegen Diebstahls entlassen. Die Römer habe damals ihr den am Reichstagsufer beobachteten Vorgang erzählt. Sie habe aber der Erzählung erst Bedeutung beigelegt, als sie den Vorgang in Zeitungen gelesen hatte. Kriminalschutzmann Blume, der die Römer zuerst vernommen hatte, bekundete, die Römer habe auf ihn einen wenig glaubwürdigen Eindruck gemacht. Es wurde darauf noch einmal die gestern vernommene Zeugin Römer hervorgerufen. Diese blieb trotz aller Ermahnungen bei ihrer Aussage. Verteidiger: Haben Sie etwa den Vorgang deshalb gemeldet, damit Sie die ausgesetzte Belohnung erhalten? Zeugin: Ich habe an die Belohnung nicht gedacht. Verteidiger: Es war Ihnen aber bekannt, dass eine Belohnung für Entdeckung des Mörders ausgesetzt war? Zeugin: Ich habe das wohl gelesen, aber nicht daran gedacht. Untersuchungsrichter, Landrichter Maßmann: Die Zeugin Römer hat einen vollständig sicheren Eindruck gemacht. Im weiteren Verlauf der Vernehmungen des Landrichters Maßmann befahl der Vorsitzende, den Hund in den Saal zu führen. Ein Gerichtsdiener meldete: Der Hund ist nicht da. Vorsitzender: Der Hund soll doch aber heute vernommen werden. Allgemeine Heiterkeit. Gutsvorsteher Siepel: Am 15. Juni sei ihm gemeldet worden, im Charlottenburger Verbindungskanal gegenüber dem Johannisstift sei ein menschlicher Kopf nebst zwei Armen in braunem Packpapier verschnürt aufgefunden worden. Zunächst seien die Leichenteile in der Berliner Morgenpost eingewickelt gewesen. Laufbursche Hermann Müller, Schüler Fritz Krause und Büroschreiber Walter Pöppel erzählten, sie haben am 15. Juni vormittags ein Paket im Charlottenburger Verbindungskanal schwimmen sehen. Da sie ein menschliches Gesicht sahen, haben sie einen Schiffer auf das Paket aufmerksam gemacht. Der Schiffer habe das Paket ans Ufer gestoßen. Sie seien alsdann ans Ufer gelaufen, haben das in Pack- und Zeitungspapier eingeschnürte Paket geöffnet und einen Kinderkopf und zwei Arme darin gefunden. Arbeiter Stübler: Am 17. Juni des Morgens habe er im Wasser an der Sandkrugbrücke ein menschliches rechtes Bein schwimmen sehen. Ober- und Unterschenkel waren zusammen. Er habe das Bein herausgefischt und es einem Schutzmann übergeben. Polizeiwachtmeister Kroll: Am 17. Juni vormittags sei am Schiffbauerdamm das linke Bein der Lucy, Ober- und Unterschenkel zusammenhängend, aufgefunden worden. Fräulein Bertha Berlin: Sie habe bei der Liebetrut verkehrt, letztere sei mit der Lucy Berlin nicht verwandt gewesen. Den auf dem Zeugentisch stehenden Korb kenne sie nicht. Es sei möglich, dass es der Korb der Liebetrut sei. Die Liebetrut sei auf Berger sehr eifersüchtig gewesen. Im vorigen Sommer, als die kleine Lucy schon verschwunden war, habe die Liebetrut ihr erzählt, dass Berger sie nunmehr heiraten wolle. Vorsitzender: Arbeitete Berger? Zeugin: In der letzten Zeit jedenfalls nicht. Vorsitzender: Berger will doch mit allen möglichen alten Sachen gehandelt haben. Zeugin: In der letzten Zeit hat er meiner Meinung nach gar nichts getan. Vorsitzender: War Berger besonders brutal? Zeugin: Zu der Liebetrut jedenfalls nicht. Frau Buchholz: Sie sei die Schwester der Liebetrut. Es sei möglich, dass der Korb ihrer Schwester gehöre, genau könne sie das aber nicht sagen. Vorsitzender: In welchem Verhältnis stand Berger zu ihrer Schwester? Zeugin: Sie verkehrten zusammen. Vorsitzender: In welcher Weise? Zeugin: Na, wie Braut und Bräutigam zusammen verkehren. Heiterkeit im Zuhörerraum. Vorsitzender: War Berger der Zuhälter ihrer Schwester? Zeugin: Das glaube ich nicht. Ich kann es aber nicht genau sagen. Vorsitzender: Die Verhältnisse Ihrer Schwester werden Ihnen wohl bekannt gewesen sein. Zeugin, ich kann darüber nichts sagen. Vorsitzender, hat Berger gearbeitet? Zeugin, das weiß ich nicht. Er hatte jedenfalls immer Geld. Staatsanwalt, sind Sie der Meinung, dass Berger sich unterstanden hätte, einen Ihrer Schwester gehörenden Korb zu verschenken? Zeugin, das ist schon möglich. Berger verschenkte alle Sachen, die ihm entbehrlich schienen. Vorsitzender, aber der Korb gehörte nicht ihm, sondern Ihrer Schwester? Zeugin, deshalb ist es doch möglich, dass Berger den Korb verschenkt hat. Gürtler Emil Kür, er sei vor etwa 12 Jahren der Bräutigam der liebe Trud gewesen. Den Korb könne er nicht wiedererkennen. Fräulein Flora Goldstein, der liebe Trud gehörige Korb sei ursprünglich ihr, der Zeugin, Eigentum gewesen. Sie habe einmal diesen Korb gegen einen anderen eingetauscht. Dieser Korb sehe dem, den sie der liebe Trud gegeben, sehr ähnlich. Sie könne aber nicht genau sagen, dass es derselbe Korb sei. Fräulein Pietkowski, sie habe vor langer Zeit bei Fräulein Goldstein gewohnt und kenne den Korb mit ziemlicher Bestimmtheit wieder. Fräulein Koperska, sie habe vor einigen Jahren bei der Seiler gewohnt. Als sie umgezogen sei, habe sie sich von der liebe Trud den Korb geliehen. Sie glaube mit Bestimmtheit, dass dies der Korb sei. Fräulein Fuhrmann, sie sei im vergangenen Jahre 8 Tage Aufwärterin bei der liebe Trud gewesen. Sie kenne den Korb mit voller Bestimmtheit wieder. Unter allgemeiner Spannung wurde hierauf Johanna Liebetrud als Zeugin in den Saal gerufen. Sie erschien in sehr eleganter Toilette. Sie hatte eine pompöse Figur und ein hübsches Gesicht. Nur ihre Nase wies dem Vernehmen nach infolge einer hässlichen Krankheit eine kleine Verunstaltung auf. Vorsitzender, Fräulein Liebetrud, Sie hatten ein Liebesverhältnis mit dem Angeklagten, verlobt sind Sie aber nicht mit ihm. Zeugin, doch, wir sind verlobt. Vorsitzender, das ist ja ganz neu. Seit wann sind Sie mit Berger verlobt? Zeugin, ich glaube, 1901 haben wir uns in Breslau verlobt. Wir haben die Verlobung auch in Zeitungen einrücken lassen. Vorsitzender, haben Sie sich denn seit dieser Zeit als Verlobte betrachtet? Zeugin, jawohl. Vorsitzender, betrachten Sie sich auch jetzt noch als die Verlobte des Angeklagten Berger? Zeugin, jetzt nicht mehr. Vorsitzender, seit wann betrachten Sie sich nicht mehr als verlobt? Zeugin, seitdem Berger wegen des Mordes in Untersuchungshaft sitzt, habe ich die Verlobung für aufgehoben betrachtet. Vorsitzender, nun, Angeklagter, ist das richtig, dass Ihre Verlobung mit der Liebetrud aufgehoben ist? Angeklagter, wenn es die Liebetrud sagt, dann muss es ja wahr sein. Vorsitzender, haben Sie das dem Angeklagten geschrieben? Zeugin, jawohl. Ich habe dem Berger geschrieben, dass es jetzt keinen Zweck mehr habe. Ich betrachte die Verlobung für aufgehoben. Vorsitzender, da Sie sich jetzt nicht mehr für verlobt betrachten, so haben Sie kein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie sind also verpflichtet, die volle Wahrheit zu sagen, da Sie wahrscheinlich vereidigt werden. Die Zeugin bemerkte darauf auf Befragen des Vorsitzenden, dass sie 1872 geboren und evangelischer Konfession sei. Der Vorsitzende ließ darauf der Zeugin den Korb zeigen. Diese äußerte, »So ganz genau hat mein Korb ausgesehen, nur war mein Korb wackeliger.« Vorsitzender, »Auf der Polizei haben Sie aber sofort den Korb wiedererkannt.« Zeugin, »Als ich zum Kriminalkommissar am Alexanderplatz kam, sagte ich sofort, das ist ja mein Korb.« »So sagte der Kommissar, das ist Ihr Korb.« »Ja«, sagte ich. »Ich stehe wie vor einem Rätsel. Kennen Sie denn den Korb mit Bestimmtheit wieder?«, fragte der Kommissar. »Genau kenne ich ihn nicht wieder«, antwortete ich. »Mein Korb war wackeliger. Sonst sieht er genauso aus wie der meinige.« Restaurateur Gottlieb Henschel, Breslau. Er habe in der Breiten Straße in Breslau ein Restaurant. Der Angeklagte habe während seines Aufenthalts in Breslau vielfach bei ihm verkehrt. Er habe sich sehr anständig benommen und wenig getrunken. Auch wenn er einmal betrunken war, habe er sich sehr anständig benommen. Soweit ihm bekannt, habe der Angeklagte einen Handel getrieben. Gasthofsbesitzer Rudolf Paul. Schimke bei Dresden. Der Angeklagte habe mehrfach bei ihm gewohnt und sich stets anständig benommen. Er habe sich als Händler ins Fremdenbuch eingetragen, er wisse aber nicht, ob er einen Handel getrieben habe. Angeklagter: Ich habe in Schimke auch als Sommergast gewohnt und während dieser Zeit allerdings keinen Handel getrieben. Restaurateur Kirchner, Berlin: Der Angeklagte habe oftmals bei ihm verkehrt und sich stets anständig benommen. Frau Sander: Der Angeklagte habe 1903 vier Wochen bei ihr gewohnt. Er habe bei Tag geschlafen und sei abends ausgegangen. Kriminalkommissar Wien: Die Liebetrut habe sogleich, als ihr der Korb gezeigt wurde, ihn als den ihrigen wiedererkannt, allerdings hinzugefügt, mein Korb war etwas wackeliger. Er, Wien, habe festgestellt, dass Körbe im Wasser sich zusammenziehen. Der Verteidiger bemerkte, es sei das ein Gutachten, er behalte sich vor, einen Sachverständigen für Körbe vorzuschlagen. Ein weiterer Zeuge war Barbiergehilfe Hegewald. Er habe am 9. Juni gegen 6:30 Uhr abends Lenz barbiert. Dieser habe von dem Mord nicht gesprochen. Leierkastenmann Chichon: Es sei ihm erinnerlich, dass er aus Anlass eines Geburtstages in der Seilerschen Wohnung gespielt und mehrere Leute dabei getanzt haben. Ob Lenz mit der kleinen Lucy getanzt habe, wisse er nicht mehr. Hierauf wurde die 10-jährige Schülerin Frieda Haag als Zeugin in den Saal geführt. Am 9. Juni habe sich ein Mann mit rötlichem Schnurrbart an ein kleines Mädchen herangedrängt. Der Mann habe dem Mädchen Bonbons gegeben und sei mit ihm in die Büsche gegangen. Der Zeugin wurde der Angeklagte vorgestellt. Diese bemerkte jedoch, dass dies nicht der Mann war. Frau Bönig: Lenz sei mit ihrem Bräutigam befreundet gewesen. Am Nachmittag des 9. Juni sei Lenz in ihrer Wohnung gewesen und habe etwas zum Besten gegeben, da er eine Anstellung bei der Versicherungsgesellschaft Iduna gefunden habe. Von dem Morde habe Lenz nicht gesprochen. Frau Grimm machte eine ähnliche Aussage. Schuldiener Friedrich Schmidt: Er sei Schuldiener in der Ackerstraße belegenen Mädchenschule. Dort treiben sich, sobald die Mädchen die Schule verlassen, oftmals junge Leute umher. Eines Tages im Juni des Jahres habe er auf dem Hofe des Schulgebäudes einen jungen Mann ohne Schnurrbart in auffälliger Weise stehen sehen. Dieser Mann habe dem Angeklagten nicht ähnlich gesehen. Fräulein Schade: Sie habe früher mit der Liebetrut und Berger in einem Hause gewohnt. Berger sei zu der Liebetrut sehr gut gewesen. Einmal habe die Liebetrut von Berger 10 Mark gefordert. Berger habe gesagt, er habe selbst nichts, er werde ihr aber die 10 Mark geben. Vorsitzender: Wie kam die Liebetrut dazu, von Berger 10 Mark zu fordern? Zeugin: Die Liebetrut sagte zu Berger, wenn du mir die 10 Mark nicht gibst, dann lasse ich dich alle werden. Vorsitzender: Was meinte die Liebetrut damit? Zeugin: Sie meinte, sie wolle ihn ins Gefängnis bringen. Berger schimpfte auf das Weib, gab ihr aber die 10 Mark. Vorsitzender: Wissen Sie, wegen welchen Verbrechens die Liebetrut den Berger anzeigen wollte? Zeugin: Nein. Verteidiger: Ist es nicht üblich, unter den Prostituierten sich gegenseitig Weib zu nennen? Zeugin: Allerdings. Verteidiger: Ist Ihnen bekannt, dass sich Berger an kleine Mädchen herangedrängt hat? Zeugin: Nein. Verteidiger: Ist Ihnen bekannt, dass Berger ganze Anzüge verschenkt hat? Zeugin: Das weiß ich nicht. Schneider Röhricht: Berger hatte bei ihm ein Zimmer gemietet und monatlich 3 Mark bezahlt, obwohl er niemals bei ihm gewohnt habe. Er sagte, er schlafe bei seiner Braut, er müsse aber anderswo gemeldet sein. Vorsitzender: Er zahlte ihnen also für das bloße Melden monatlich 3 Mark? Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: Konnten Sie das Zimmer anderweitig vermieten? Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: Was hätten Sie für das Zimmer gefordert, wenn Berger darin gewohnt hätte? Zeuge: 10 Mark. Die Gattin des Vorzeugen schloss sich dieser Bekundung an. Sie bemerkte auf Befragen des Verteidigers, Berger sei stets sehr anständig gekleidet gewesen. Einmal habe Berger ihrem Mann ein paar noch gut erhaltene Hosen geschenkt. Verteidiger: Hat nicht Berger kurz nach dem Morde geäußert, ich bin unschuldig, die Polizei kann mir gar nichts? Zeugin: Das ist richtig. Verteidiger: Hielten Sie ihn auch für unschuldig? Zeugin: Gewiss, ich hielt Berger überhaupt für einen anständigen Menschen. Vorsitzender: Wenn Sie die erheblichen Vorstrafen des Angeklagten gekannt hätten, würden Sie alsdann derselben Meinung gewesen sein? Zeugin: Nein. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich anderer Meinung gewesen. Auf Befragen des Angeklagten gab die Zeugin als richtig zu, dass er oftmals zu ihr Pakete gebracht habe. Der folgende Zeuge war der Drehorgelspieler Schöneberg. Vorsitzender: Sind Sie verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Zeuge: Nicht in die Hand. Allgemeine Heiterkeit. Der Zeuge leistete darauf den Zeugeneid und bekundete, er habe im Juni des Jahres auf dem Hofe des Hauses Ackerstraße 130 gespielt. Eine große Anzahl Kinder haben nach den Klängen seines Leierkastens getanzt. Die kleine Lucy habe er nicht gekannt. Zwei Männer haben sich das Tanzen der Kinder angesehen, er habe sich aber das Aussehen der Männer nicht gemerkt. Er wisse auch nicht, in welchem Tage des Juni er in der Ackerstraße 130 gespielt habe. Der Vorsitzende ließ Lenz hervortreten. Schöneberg vermag ihn aber nicht wiederzuerkennen. Kriminalkommissar Wehn: Der Zeuge Schöneberg und auch Bewohner des Hauses, Ackerstraße 130, haben ihm zurzeit mitgeteilt, das Tanzen der Kinder nach den Klängen des Leierkastens sei am 9. Juni mittags gegen 2:45 gewesen. Es meldete sich daraufhin Johanna Liebetrut. Herr Vorsitzender: Die Schade, die vorhin vernommen wurde, hat die Unwahrheit gesagt. Ich habe den Berger niemals gedroht, ich werde ihn alle werden lassen. Im vorigen Jahre wohnte ich mit Berger in der Hussitenstraße. Ich schlief mit Berger in der Küche, die Schade im Vorderzimmer. Eines Tages lieh ich dem Berger 8 Mark, sehr bald darauf noch 3 Mark. Ich wollte schließlich das Geld wieder haben. Berger versicherte aber, dass er kein Geld habe. Ich wusste jedoch, dass Berger in der Matratze Geld verborgen habe. Ich suchte und fand in der Matratze 70 Mark in Gold. Ich wollte mir mein dem Berger geliehenes Geld nehmen. Da wurde ich von Berger furchtbar geschlagen. Ich schrie: Hilfe! Da kam die Schade in die Küche gestürzt und sagte zu mir: Lass doch den Lude alle werden. Vorsitzender: Die Schade hat das aber ganz anders geschildert. Liebetrut: Die hat die Unwahrheit gesagt. Die Zeugin bekundete im Weiteren auf Befragen, Berger habe sie auch mit einem Messer bedroht. Verteidiger: Hat Berger nicht das Messer beiseite gebracht, da er befürchtete, Sie könnten es gegen ihn zur Anwendung bringen? Liebetrut, nach einigem Zögern: Berger wusste allerdings, wie sehr aufgeregt ich bin. Die Liebetrut bemerkte noch, es wird sich noch alles anders herausstellen, wie es hier geschildert worden ist. Verteidiger: Es ist ja sehr interessant, dass alles, was hier verhandelt wird, draußen den Zeugen erzählt wird. Der folgende Zeuge war Arbeitsbursche Graf. Er habe gehört, dass am 9. Juni am Torweg des Hauses Ackerstraße 130 zwei Männer mit der Lucy in verdächtiger Weise gestanden haben. Er habe es für seine Pflicht gehalten, die anzuzeigen, er habe aber selbst nichts gesehen. Die 10-jährige Schülerin Martha Liebe bekundete: Am Tage, an dem die kleine Lucy verschwunden sei, haben sie gegen Mittag Berger an der Hand der kleinen Lucy über den Damm der Ackerstraße gehen sehen. Berger habe der Lucy Bonbons gekauft und sei alsdann mit ihr die Bernauer Straße entlang gegangen. Vorsitzender: Nun, Berger, ist das richtig? Berger: Das ist ja eine Lüge von dem Kind. Der Vorsitzende hielt hierauf der kleinen Zeugin vor, dass sie bei ihrer früheren Vernehmung von Berger gar nichts, sondern gesagt habe, sie habe zwei Männer in der Gartenstraße stehen sehen. Der Vorsitzende fragte das Mädchen wiederholt in eindringlichster Weise, wie es komme, dass es ihre Aussage derartig ändere. Das Kind gab jedoch keine Antwort. Staatsanwalt: Er wolle nach diesem Vorgang auf die Vernehmung aller weiteren Kinder verzichten. Der Verteidiger schloss sich dem Antrage an. Der Gerichtshof beschloss, auf die Vernehmung aller weiteren Kinder zu verzichten. Inzwischen vernahm man im Saale einen furchtbaren Lärm. Auf dem Korridor, dicht vor dem Eingang zum großen Schwurgerichtssaale, drängte sich ein sehr zahlreiches Publikum, zumeist Typen des nördlichen Berlins. Zwischen zwei Zeugen, dem Vernehmen nach zwischen dem jetzigen Zuhälter der Liebetrut und einem Kellner namens Alfred Klein, entwickelte sich eine regelrechte Schlägerei. 3 Schutzleute trennten sehr bald die Kämpfenden und Kellner Klein, ein großer, schlanker, sehr brünetter Mann, wurde von 2 Gerichtsdienern als Zeuge in den Saal geschoben. Der Zeuge trat in großer Erregung vor den Richtertisch und bemerkte: »Ich bin soeben draußen von einem Kerl vor den Kopf geschlagen worden.« Vorsitzender: »Nun beruhigen Sie sich. Sie sollen jetzt hier als Zeuge vernommen werden.« Klein: »Ich kann mir das aber nicht gefallen lassen von dem Luden.« Vorsitzender: »Sie sind doch Manns genug, um sich bemeistern zu können. Sie sollen jetzt als Zeuge vernommen werden.« Klein: »Ich gehe ja schon. Ich will ja gar nicht hierbleiben.« Vorsitzender: »Sie sollen aber hierbleiben.« Klein: »Ich halt's hier nicht aus. Sie müssen mir den gerade fesseln.« Vorsitzender: »Sie scheinen allerdings so sehr aufgeregt zu sein, dass wir heute Ihre Vernehmung werden aussetzen müssen.« Klein: »Ich bin so aufgeregt, dass mir bald der Schädel platzt. Ich kann mir det von dem Luden von der Lieberuth nicht gefallen lassen. Meine Frau hält mir die Zeitung vor, worin steht, ich bin ein Nuttenjäger. Und nu will ich noch was sagen. Eine Person, eine geborene Täuber, hat in einer Kneipe hier drüben erzählt, die Liebetrud hat einem Kind gesagt, was sie hier aussagen soll.« Vorsitzender: »Ich kann Ihnen mitteilen, dass auf die Vernehmung aller Kinder verzichtet worden ist.« Klein: »Det können Sie machen, was Sie wollen, aber so eine Person darf doch kein Kind nicht beeinflussen.« Der Vorsitzende bemerkte dem Kleinen, dass er für heute entlassen sei. Der Zeuge verließ in großer Erregung den Saal. Ein weiterer Zeuge war Handlungslehrling Vogelmann. Am 9. Juni mittags habe er vor dem Hause Ackerstraße 130 einen Mann mit einem kleinen Mädchen stehen sehen. Es sei gegen 1 Uhr mittags gewesen. Er glaube aber nicht, dass es der Angeklagte war. Fräulein Manigel, Frau Dubinski und Frau Wandke wollen am 9. Juni ähnliche Wahrnehmungen gemacht haben. Alle diese Zeuginnen vermögen aber nicht zu bekunden, wer der Mann oder das Mädchen gewesen sei. Droschkenkutscher Krüger: Am 9. Juni mittags habe er mit seiner Droschke am Gartenplatz gehalten. Da habe er einen Mann mit einem kleinen Mädchen gehen sehen. Vorsitzender: Können Sie sagen, wer dieser Mann war? Zeuge nach einigem Besinnen: Ich erkenne in diesem Mann mit aller Bestimmtheit den Angeklagten wieder. Bewegung im Zuhörerraum. Vorsitzender: Wissen Sie, wer das Mädchen war? Zeuge: Nein. Vorsitzender: Kannten Sie die ermordete Lucy? Zeuge: Nein. Staatsanwalt Dr. Lindau: Ich muss bemerken, dass der Zeuge bei der Polizei mit ebensolcher Bestimmtheit Lenz als den betreffenden Mann bezeichnet hat. Ich ersuche den Herrn Kriminalkommissar Wanowski zu vernehmen. Kriminalkommissar Wanowski: Als ich dem Zeugen Lenz vorstellte, sagte er: Das ist er nicht. Ich befahl darauf, dem Lenz den Schnurrbart aufzuzwirbeln und seinen Hut aufzusetzen. In diesem Augenblick wollte sich Krüger in voller Erregung auf Lenz stürzen und ihn misshandeln. Ich musste ihn mit Gewalt zurückhalten. Krüger rief: Das war der Kerl. Ich erkenne ihn mit voller Bestimmtheit wieder. Als er einige Tage darauf von dem Kriminalkommissar Wehn vernommen und ihm Berger gegenübergestellt wurde, bezeichnete er mit ebensolcher Bestimmtheit Berger als den betreffenden Mann. Kriminalkommissar Wehn und Landrichter Maßmann bestätigen dies. Ein Geschworener: Hat vielleicht der Angeklagte früher den Schnurrbart aufgewirbelt getragen? Angeklagter: Hier sitzen 10 Zeugen, die beschwören können, dass ich den Schnurrbart niemals aufgewirbelt getragen habe. Es wurden darauf einige Frauen und Kinder vernommen, die am 9. Juni in der Ackerstraße Männer mit kleinen Mädchen gesehen haben. Eine Frau wollte die Lucy am 10. Juni mit einem Manne auf dem Gartenplatz gesehen haben. Am folgenden Tage wurde der Kellner Alfred Klein, der den Spitznamen Mulatten-Alfred hatte, als Zeuge aufgerufen. Der Gerichtshof beschloss, die Liebetrud während der Vernehmung des Klein aus dem Saale zu entfernen. Klein bekundete, er kenne den Angeklagten Berger schon seit mehreren Jahren. Berger sei ein gutmütiger, keineswegs zanksüchtiger Mensch. Am Abend des 8. Juni sei er mit Berger zusammen gewesen. Er, Zeuge, habe ein Mädchen, eine Artistin, auf der Straße angesprochen und sei mit diesem in der Wohnung der Liebetrud zusammen gewesen. Berger hatte ihm die Schlüssel gegeben. Die Liebetrud war im Gefängnis. Am Morgen des 9. Juni gegen 9:30 begab er sich in das in der Elsässer Straße belegene Restaurationslokal zur Goldenen Kugel. Dort traf er Berger und Sander. Beide waren angetrunken und zankten sich. Sehr bald kam es zu einer heftigen Balgerei zwischen den beiden. Bald lag Berger unten, bald Sander oben, bald wieder umgekehrt. Die Hauerei dauerte ziemlich lange. Berger war bis gegen 11 Uhr vormittags in der goldenen Kugel. Vorsitzender: Berger will in der Nacht vom 8. zum 9. Juni nicht zu Hause gewesen sein. Klein: Das kann ich nicht sagen. Übernächtigt sah er ja aus. Auf weiteres Befragen bemerkte der Zeuge, er hatte Berger vom Donnerstag bis Sonnabend nicht gesehen. Vorsitzender: Trauen Sie dem Berger ein Verbrechen zu, wie es ihm hier zur Last gelegt wird? Zeuge: Durchaus nicht. Staatsanwalt: War Ihnen bekannt, dass Berger ein Zuhälter ist? Zeuge: Gewiss. Staatsanwalt: Sie haben früher gesagt, wenn Berger angetrunken ist, dann ist er furchtbar aufgeregt. Zeuge: Das mag ja Sinn. Wenn ich besoffen bin, dann bin ich so aufgeregt, dass ich mir nicht kenne. Staatsanwalt: Berger soll, wenn er betrunken ist, gewalttätig, ja sogar gefürchtet sein. Zeuge: Det kann ich nicht sagen. Mir ist nicht bekannt, dass sich vor Bergern jemand hätte fürchten gedeht. Er hat allerdings einmal einen gewissen Hase verbimst, weil dieser mit der Liebetrut possiert haben soll. Verteidiger: Ist Ihnen bekannt, dass Berger dieser Schlägerei wegen freigesprochen wurde, weil sich ergeben hatte, dass Berger von Hase angegriffen worden sei? Zeuge: Jawohl. Staatsanwalt: Ich will bemerken, dass Berger wegen Gewalttätigkeiten mehrfach bestraft worden ist. Verteidiger: Herr Klein, ist Ihnen bekannt, dass die Liebetrut, während Sie mit Berger verkehrte, 8 Jahre einen Zuhälter hatte, der Schlechter Emil genannt wurde und im Verdacht stand, den Günzelschen Mord begangen zu haben, und dass sie 6 Jahre lang noch einen anderen Zuhälter hatte? Zeuge: Das habe ich gehört. Verteidiger: Ist Ihnen bekannt, dass der jetzige Zuhälter der Liebetrut diese zu einem falschen Zeugnis verleiten wollte? Zeuge: Die Liebetrut nicht, aber zur Schade hatte er gesagt, du musst sagen, Berger wollte die Liebetrut mit einem Messer erstechen. Verteidiger: Hat Berger Neigung für unerwachsene Mädchen gehabt? Zeuge: Nein, im Gegenteil, wir haben uns einmal über Nutten, unerwachsene Mädchen, unterhalten. Da sagte Berger, ich könnte dabei kein Vergnügen finden. Verteidiger: War die Liebetrut gewalttätig? Zeuge: Das kann ich nicht sagen. Vorsitzender: Sie haben früher gesagt, Sie hatten in Ihren Kreisen gesammelt, um Berger einen Verteidiger zu beschaffen. Als aber der Korb gefunden wurde, sagten Sie, nun rühre ich für Berger keinen Finger mehr. Nun glaube ich, er ist der Mörder. Zeuge: Das ist richtig. Als der Korb gefunden wurde, waren wir allgemein der Meinung, dass Berger der Mörder ist. Vorsitzender: Glaubt man noch heute in Ihren Kreisen, dass Berger der Mörder ist? Zeuge: Die Meinung ist so. Verteidiger: Herr Vorsitzender, ich muss gegen diese Fragestellung Protest erheben. Das ist ein Gutachten. Vorsitzender: Der Gerichtshof ist der Ansicht, dass sich diese Frage mit dem Zeugeneid deckt. Vorsitzender: Halten Sie Berger heute noch für den Mörder? Zeuge: Ich habe schon gesagt, ich traue Berger einen Mord nicht zu. Vorsitzender: Sie sind also heute anderer Meinung? Zeuge: Jawohl. Verteidiger: Sind Sie zu dieser Meinungsänderung vielleicht durch einen Artikel des Lokalanzeigers gekommen, in dem es hieß, die Chancen für Berger haben sich günstiger gestaltet? Zeuge: Das ist möglich. Jedenfalls traue ich Berger einen Mord nicht zu. Darauf wurde der Untersuchungsrichter, Landrichter Maßmann, als Zeuge vernommen. Klein sagte, wenn Berger betrunken ist, dann ist er wie ein wilder Stier. Er hat einen Mann, mit dem er in Streit geraten war, ohne jede sichtliche Veranlassung mit geballter Faust ins Auge geschlagen. Klein erzählte ferner, es wurde in Zuhälterkreisen mittels einer Liste Geld gesammelt, um Berger einen Verteidiger zu beschaffen. Nachdem aber der Korb gefunden war, wurde die Sammlung eingestellt, da wir uns sagten, Berger muss den Mord begangen haben. Vorsitzender: Nun, Klein, haben Sie das zu dem Herrn Untersuchungsrichter gesagt? Zeuge: Das mag sein, ich kann mich darauf nicht erinnern. Vorsitzender: Sie geben aber zu, dass Sie das, was der Herr Landrichter hier bekundet hat, gesagt haben? Zeuge, das mag sein. Der Verteidiger bezeichnet es als falsch, dass eine Liste zur Aufbringung der Verteidigungskosten herumgegangen sei. Es liege hierfür bereits eine eidesstattliche Versicherung vor. Landrichter Maßmann bemerkte noch, Klein habe auf Befragen gesagt, es sei ihm bekannt, dass Berger ein Zuhälter sei, er sei es aber nicht. Der folgende Zeuge war Kellner Max Schumann. Er sei Kellner in der Goldenen Kugel. Berger habe vielfach in dem Lokal verkehrt. Er habe Berger als ruhigen, hiegen, gutmütigen Menschen kennengelernt. Vorsitzender. Berger soll aber, wenn er betrunken war, gewalttätig gewesen sein. Zeuge. Das mag sein. Vorsitzender. Er soll am Vormittag des 9. Juni in der Goldenen Kugel einen Menschen, mit dem er in Streit geraten war, sogleich mit einem Daumen ins Auge gestoßen haben. Zeuge. Das habe ich allerdings gehört. Als ich am 9. Juni ins Geschäft kam, war die Prügelei schon vorüber. Vorsitzender. Hat Berger Handel getrieben? Zeuge. Jawohl. Er handelte mit Taschentüchern und Wäsche. Ein weiterer Zeuge, der Reisende Wilhelm Sander, schilderte den Angeklagten in derselben Weise wie der Vorzeuge. Er sei mit Berger oftmals in der Goldenen Kugel zusammengetroffen. Vorsitzender. Wurde in der Goldenen Kugel über den Mord gesprochen? Zeuge. Allerdings. Vorsitzender. Wurde nicht, nachdem der Korb aufgefunden wurde, allgemein behauptet, Berger ist der Mörder? Zeuge. Anfänglich glaubten wir nicht, dass Berger der Mörder sei, als aber der Korb gefunden war, da wurden wir schwankend. Staatsanwalt. Sie haben bei der Liebetrut gewohnt? Zeuge. Jawohl, einige Zeit. Staatsanwalt. Sie sind auch mit Berger zusammengereist. Zeuge. Jawohl. Staatsanwalt. Woher hat Berger das Geld zum Reisen und zum Handeln genommen? Zeuge. Soweit ich weiß, hat er sich Geld von seinen Verwandten geborgt. Staatsanwalt. Sie sind auf die sogenannte Wechselfalle gegangen. Das heißt, Sie sind in Läden gegangen und haben falsches Geld zu wechseln gesucht. Sie sind deshalb mit 3 Wochen Gefängnis bestraft worden. Zeuge. Jawohl. Die Liebetrut trat vor. Der Zeuge sagt die Unwahrheit, wenn er behauptet, Berger sei nicht gewalttätig. Landrichter Maßmann. Der Zeuge hat bekundet, wenn Berger betrunken war, dann ist er im höchsten Maße gewalttätig. Zeuge Sander gab zu, eine solche Bekundung bei dem Untersuchungsrichter getan zu haben. Hierauf wurde der 75-jährige Drechslermeister Christian Liebetrut, Vater der Johanna Liebetrut, als Zeuge aufgerufen. Er wohne seit 1886 in Berlin. Eines Abends habe er seine damals 14,5 Jahre alte Tochter mit Berger in der Brunnenstraße getroffen. Er habe Berger sofort zur Rede gestellt und ihm gesagt, er warne ihn, seine Tochter zu verführen, da er sich dadurch strafbar machen würde. Es wurde ihm aber berichtet, dass Berger seine Tochter weiter behellige. Er habe auch das Paar einmal in der Stralsunder Straße abgefasst und von dieser Zeit ab seiner Tochter die Kleider versteckt, damit sie nicht ausgehen konnte. Verteidiger. Sie sagten zu Berger, er mache sich strafbar. Wie kamen Sie dazu? Ihre Tochter stand doch bereits unter sittenpolizeilicher Kontrolle. Zeuge. Zu der Zeit noch nicht. Da war sie noch ein sehr anständiges Mädchen. Vorsitzender. Weshalb waren Sie gegen den Verkehr des Berger mit Ihrer Tochter? Zeuge. Weil er arbeitsscheu war. Als ich ihn einmal zur Rede stellte, sagte er, ich brauche nicht zu arbeiten. Ihre Tochter ist ja ein sehr hübscher Backfisch. Ich will mich von ihr ernähren lassen. Da ich sah, dass die beiden jungen Leute sich liebten, so sagte ich zu Berger, wenn er anständig werden will, dann soll er meine Tochter zur Frau bekommen. Er solle zu mir kommen und in meiner Werkstätte polieren. Er kam aber nicht. Vorsitzender. Sie würden also, wenn Berger ein ordentlicher Mensch gewesen wäre, nichts dagegen gehabt haben, wenn er Ihre Tochter geheiratet hätte? Zeuge. Nein. Vorsitzender. Ist Ihnen bekannt, dass Berger Ihre Tochter gemisshandelt hat? Zeuge. Jawohl. Er soll ihr einmal die Nase eingeschlagen haben. Verteidiger. Ist es richtig, dass Sie bis in die letzte Zeit den Angeklagten Berger, Theodor, und er Sie Vater genannt hat? Zeuge: Das ist richtig. Das war von der Zeit ab, wo sich beide verlobt hatten. Ich glaubte immer noch, dass Berger sich bessern werde. Johanna Liebetrut, nochmals vernommen, wurde vom Vorsitzenden in eindringlichster Weise ermahnt, die volle Wahrheit zu sagen. Sie bekundete auf Befragen, sie habe gegen Berger keinen Hass. Sie habe Berger 1887 auf der Straße kennengelernt und mit ihm sehr bald intim verkehrt. Sie sei damals 14,5 Jahre alt gewesen. Anfänglich habe Berger bei seinen und sie bei ihren Eltern gewohnt. Ihr Vater habe es nicht dulden wollen, dass sie mit Berger verkehre, und habe sie deshalb oftmals gezüchtigt. Schließlich habe sie sich nicht mehr nach Hause getraut und sei zu fremden Leuten gezogen. Seit ihrem 16. Lebensjahre stehe sie unter sittenpolizeilicher Kontrolle. Sie sei schließlich mit Berger zusammengezogen, ihr Zuhälter sei aber Berger niemals gewesen. Er habe sie niemals angehalten, ihrem unzüchtigen Gewerbe nachzugehen, er habe sie auch auf ihren Gängen niemals begleitet. Berger habe auch niemals von ihr Geld gefordert. Sie habe ihm freiwillig solches gegeben, und wenn sie nichts hatte, habe ihr Berger Geld gegeben. Vorsitzender: Woher hatte Berger Geld? Zeugin: Er handelte. Staatsanwalt: Haben Sie nicht mit Berger sogenannte Kunsttouren unternommen? Zeugin: Ich bin mit Berger in Breslau, Halle, Leipzig, Dresden, Hannover, Köln und Düsseldorf gewesen. Auf solchen Touren machte aber Berger oftmals Abstecher. So zum Beispiel reiste er von Dresden nach Nordhausen. Staatsanwalt: Weshalb tat er das? Zeugin: Um Geschäfte zu machen. Vorsitzender: War Berger bisweilen gewalttätig? Zeugin: Jawohl. Ganz besonders, wenn er betrunken war, hat er mich bisweilen geschlagen. Verteidiger: Sie sollen Berger auch bisweilen geschlagen haben. Zeugin: Das war ein einziges Mal, weil Berger meine Schwester geschlagen hatte. Einmal hat er mich auf die Nase geschlagen, so dass ich einen Nasenpolyp bekam. Staatsanwalt: Ist es richtig, dass Berger Ihnen einmal mit einem Brotmesser den Hals abschneiden wollte? Zeugin: Jawohl. Das war in der Hussitenstraße, weil ich mir die ihm geliehenen 11 Mark nehmen wollte. Staatsanwalt: War Berger, wenn er angetrunken war, sehr sinnlich? Zeugin: Bisweilen. Er war überhaupt sehr eifersüchtig. Verteidiger: Ist es richtig, dass Sie mit einem Schlechter, der in Zuhälterkreisen Schlechter Emil genannt wird, ein Verhältnis gehabt haben? Zeugin: Jawohl, das war im vorigen Jahre. Angeklagter: Die Liebetrut sagte, sie habe Reisen mit mir unternommen, weil sie glaubte, in anderen Städten mehr zu verdienen. Das ist nicht richtig. Wir sind von Berlin abgereist, weil ich dem Gefängnis entgehen wollte. Vorsitzender: Fräulein Liebetrut, ist das richtig? Zeugin: Das weiß ich nicht mehr. Angeklagter: Die Liebetrut hat immer betont, sie sagte die reine Wahrheit. Sie hat aber nicht die Wahrheit gesagt. Die Liebetrut hat gesagt, sie hat mich niemals wegen Zuhälterei angezeigt. Die Liebetrut hat mich aber mindestens 30 Mal wegen Zuhälterei angezeigt. Ich bin deshalb von 1895 bis 1898 auf Reisen gegangen. Als ich 1898 angeklagt war, da hat die Liebetrut beschworen, dass alle ihre Angaben unwahr seien. Ich wurde deshalb freigesprochen. Vorsitzender: Ist das richtig? Zeugin: Das weiß ich nicht mehr. Angeklagter: Dann bitte ich, die Akten einzusehen. Verteidiger: Fräulein Liebetrut, ist es richtig, dass Sie Berger mindestens 30 Mal wegen Zuhälterei angezeigt haben? Zeugin: Ich bin ja sprachlos. Ich habe doch Berger nicht 30 Mal angezeigt. Verteidiger: Sind es 5 oder 3 Mal gewesen? Zeugin: Ich weiß es nicht. Ich leide bisweilen an schlechtem Gedächtnis. Verteidiger: Bisweilen sollen Sie auch ein starkes Gedächtnis gehabt haben. Zeugin: Das mag sein. Verteidiger: Ist es richtig, dass Sie vor Gericht Ihre Angaben widerrufen haben? Zeugin: Es ist ja möglich, dass ich auf der Polizei gesagt habe, was ich nicht verantworten konnte. Auf Antrag des Verteidigers wurde Kriminalkommissar Wehn beauftragt, die Polizeiakten des Berger zur Stelle zu schaffen. Ein Geschworener. Reiste Berger unter seinem Namen? Angeklagter. Bisweilen unter meinem Namen, bisweilen auch unter falschem, wie dies oftmals Reisende in den Hotels tun. Die Liebetrud hat auch heute nicht die Wahrheit gesagt. Es ist unwahr, dass ich die Liebetrud mit einem Messer bedroht habe. Die Liebetrud hatte mir 10 Mark genommen. Ich habe ihr deshalb mit Schlägen gedroht. Die Schade war aber nicht dabei. Die Liebetrud blieb bei ihrer Aussage. Verteidiger. Wie kam es, dass Sie früher bekundet haben, Sie wissen nicht, womit Berger Geld verdient hat? Heute sagen Sie, Berger habe mit Taschentüchern gehandelt. Liebetrud. So genau weiß ich das nicht. Angeklagter. Die Liebetrud hat mir auch mehrfach gedroht, sie wolle mich alle werden lassen. Liebetrud. Das ist nicht wahr. Wenn Berger mir kein Geld geben wollte, da sagte er, dann lass mich doch alle werden. Ich habe darauf erwidert, wenn du mir kein Geld gibst, dann bin ich auch gezwungen, dich alle werden zu lassen. Auf weiteres Befragen bemerkte die Liebetrud, sie habe zu einem Mädchen in der Barnimstraße geäußert, meiner hat gesagt, er macht lieber 10 Jahre Zuchthaus ab, ehe er mich heiratet. Da versetzte das Mädchen, wenn das meiner wäre, dann würde ich ihn entweder reinschieben oder rausschmeißen. Sie habe gesagt, sie werde ihn auch rausschmeißen. Verteidiger. Die Wehen soll zu ihnen gesagt haben, wenn ich rauskomme, dann heirate ich. Du bist allerdings schon 17 Jahre mit Berger zusammen und er heiratet dich noch immer nicht. Da sie gewissermaßen in dieser Weise verhöhnt wurden, sagten sie, wenn ich jetzt rauskomme, dann heirate ich auch. Zeugin, das ist nicht richtig. Verhöhnt wurde ich nicht. Ende von Abschnitt 16. Aufgenommen von Julia Niedermeyer.